Eine Theorie von Bakterienforschern ist außerdem, Stress ist unhygienisch. Unter den veränderten Lebensbedingungen im Darm überleben nämlich andere Bakterien als zu entspannten Zeiten. Stress verändert sozusagen das Wetter im Bauch. Herbe Gesellen, die mit den Turbulenzen wunderbar klarkommen, vermehren sich dann besonders erfolgreich. Sie verbreiten nach Feierabend aber nicht unbedingt die beste Stimmung. Damit werden wir nicht einfach nur Opfer unserer Darmbakterien und ihrer Wirkung auf unser Gemüt, sondern praktisch eigene Gärtner der Welt im Bauch. Das hieße außerdem, dass unser Darm imstande ist, uns auch über die akute Stressphase hinaus die ungute Stimmung spüren zu lassen. Die Gefühle von unten und besonders solche mit üblem Nachgeschmack bringen das Hirn dazu, das nächste Mal sehr genau zu überlegen, ob es einen Vortrag vor dem Büro halten will, das viel zu scharfe Chili trotzdem ist oder vielleicht lieber nicht. So könnte auch die Rolle des Darms bei Bauchentscheidungen sein. Seine Gefühle in einer ähnlichen Situation werden gespeichert und notfalls zu Rate gezogen. Wenn auch gute Lektionen so verstärkt werden könnten, dann ginge Liebe tatsächlich durch den Magen. Und zwar schnurstracks zum Darm. Das fängt bei kleinen Dingen an, wie unseren täglichen Mahlzeiten und heißt zum Beispiel auch, keine Belastung, keine Hektik beim Essen. Mahlzeiten sollten stressfreie Zonen sein, ohne Schimpfen, ohne Sätze wie, du bleibst so lange am Tisch sitzen, bis du aufgegessen hast, ohne Hin- und Hergeseppe am Fernseher. Das gilt vor allem für kleine Kinder, bei denen sich das Darmhirn parallel mit dem Kopfhirn entwickelt, aber eben auch noch für Erwachsene. Je früher man damit anfängt, desto besser. Jeglicher Stress aktiviert Nerven, die unsere Verdauung hemmen. Dadurch holen wir nicht nur weniger Energie aus dem Essen, sondern brauchen dafür auch länger und belasten unseren Darm. Wir können mit diesem Wissen spielen und herumexperimentieren. Es gibt Reisekaugummis und Mittel gegen Übelkeit, die Nerven im Darm betäuben. Ängstliche Gefühle verschwinden dann oft gleichzeitig mit der Übelkeit. Wenn unerklärliche Grummellaunen oder Angst, aber tatsächlich auch sonst, ohne Übelkeit, aus dem Darm kommen können, könnte man diese dann etwa auch mit solchen Mitteln loswerden? Sozusagen, indem man einen besorgten Darm für kurze Zeit betäubt? Alkohol erreicht nicht zuerst die Nerven im Kopf, sondern die im Darm. Wie viel von der Entspannung durch das eine Glas Wein am Abend kommt von einem ruhig gestellten Hirn im Bauch?